Turn up. Ich hab gefuckt, der Husten Saft und Sprite. Und der Grund, warum ich high bin, wie bei einem Kleinkind, will ich alles wieder haben. Schön mit meinem Boys am Block und ich im Schülerladen. Ich hab Visa-Karten, Master-Karten, Kreditkarten. Du sagst, du hast Guada, doch willst einen Kredit haben. Mir passiert das nicht, denn ich bin ein Superstar. Ich hab Bunny Rips, Mario und Homer Car nicht geleast und auch keine Finanzierung. Ich laufe mit Versace, Tees und Givenchy rum. Fahr ein SUBK in den Drive-In-Service. Schieße in den Head und du platzt wie ein Kürbis. Und weil der Ball schön ist, will ich jede Bitch haben. Wenn du eine Bitch willst, musst du Gold um deinen Neck tragen, gekauft oder geklaut. Du musst es dir besorgen. Ich mache heute Geld, noch mehr mach ich morgen. Das Leben mit diesem Hut, du Punk, wenn du möchtest, werd ich gut im Basel und ramme dir ein Messer in dein Rückenmark. Im Tütenschatzpark, du Krüppelarsch, du wirst jetzt zerstückelt da. Nein, du hast kein Glück gehabt, wenn ich dich mit meinem Knüppel schlag. Du hast Lean am Start und ich bin nicht abgeneigt. Schütt das Lean bitte rein in meine fucking Double Cup mit Sprite. Am Mic bin ich ein Säbelzahntiger, fly wie ein Pelikan oder wie eine Schwebebahn. Lieber Purple Drink wieder mal am Schlürfen, bin am Ballen, so wie Würfel, großes Haar auf meinem Gürtel, bin der King in meinem Viertel.